Splatoon ist einer von Nintendos vielen erfolgreichen Videospielserien. Die Trilogie sticht mit ihrem bunten, einzigartigen Stil heraus und ist nicht nur visuell ein Kunstwerk, sondern auch im musikalischen Bereich sehr vielfältig. In den Spielen wird sehr viel mit verschiedenen Genres und kulturellen Einflüssen gespielt. Hier möchte ich ein paar Beispiele vorspielen und ein wenig allgemeine Infos dazu geben. Beginnen wir mit der Sprache. Wie es euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, wird im Lied in keiner echten Sprache gesungen. Alle Lyrics werden in einer erfundenen Sprache gesungen, die aber so geschrieben ist, dass sie einer realen Sprache ähnlich ist. Am häufigsten wird in einer japanisch ähnlicheren Sprache gesungen. Und ab und zu wird man auch Wörter hören, die sich schon fast Englisch anhören. Was auch zum Bemerken ist, ist die Stimme selber. Die Stimmen der Sängerinnen werden so verzerrt, dass sie einen aquatischen Effekt haben. Damit es ein wenig Sinn ergibt, muss ich dazu ein wenig Kontext geben. Also in der Videospielserie handelt es um Meerestiere, die sich schon so weiterentwickelt haben, dass sie wie Menschen leben und in manchen Fällen auch musizieren. Jedes Splatoon-Lied wird normal aufgenommen mit einer Band und den Sängern und in der Postproduktion werden dann die Stimmen bearbeitet und verzerrt. Jedes Spiel hat ein allgemeines Theme, besser gesagt einen musikalischen Stil. Und pro Stil gibt es eine Idolgruppe, die das Spiel repräsentiert. Jede Idolgruppe hat einen eigenen Stil und musikalische Richtung. Im vorigen Beispiel singt die Idolgruppe vom ersten Splatoon-Spiel, die allgemein in der Pop-Idol-Genre sind. In diesem Beispiel hört man das Duo vom zweiten Spiel, die auch in der Pop-Genre ist, jedoch mit einem elektronischen Stil. Und die neueste Gruppe ist meiner Meinung nach die interessanteste, da sie viele musikalische Stile kombinieren. Dieses Lied kommt von dem neuesten Spiel dieser Serie. Diese Gruppe ist das erste Trio in der ganzen Videospielserie und auch das diverseste. Jedes Mitglied kommt von einer anderen Kultur. Eine basiert auf indischer Kultur, die andere auf japanischer Kultur und der letzte auf brasilianischer Kultur. Alle deren Lieder sind dieser chaotische, dennoch harmonische Mischung von verschiedenen Stilen und vielen kulturellen Instrumenten. Das Thema des dritten Spiels ist Chaos und Nintendo hat es als ein multikulturelles Miteinanderwirken dargestellt, was ich auch wirklich gut umgesetzt finde. Anarchie wird gezeigt als fröhliches Miteinander musizieren. Allgemein möchte ich noch hinzufügen, dass in den ganzen Spielen nicht nur die Idole performen. Sie sind der Fokus, aber in jedem Spiel gibt es sehr viele andere Bands und Gruppen, die mit mehr Musikrichtungen und Styles spielen. Aber das wäre sich in 3 Minuten nicht wirklich ausgegangen. Danke fürs Zuhören!